Hey Baby, ich bin's. Das sind meine letzten Zeilen, die an dich gehen. Es tut mir leid, wie oft hab ich diesen Satz gesagt? Wie oft hab ich dich nach einer zweiten Chance gefragt? Ich wollte so oft irgendwie wieder frei sein. Wann ich wollte mit den Kumpels einfach high sein. Es war eine Scheißzeit, immer dieses Steifsein. So gut es geht, Partys und dann Nightlife. Dass die Beziehung schleift, hab ich nicht gemerkt. Du warst meine Prinzessin, doch ich hab dich nicht verehrt. Mir geht es schlecht, weil ich immer diese Gedanken habe und seit Stunden mit Fäusten gegen die Wände schlage. Das Resultat sind blutige Hände. Ist es besser, wenn ich heute alles beende? Ich hab dich nie belohnt, dich nie betrogen, nie in irgendeine Schlampe meinen Schwanz reingeschoben. Ich liebe dich, ich will, dass jeder es erfährt. In der Zeit mit dir hab ich mir nie Frauen geklärt. Die Beziehung ist tot, doch die Hoffnungen leben. Gefühle sind weg, doch man will es nicht zugeben. Probiert es immer wieder, es macht keinen Sinn mehr. Nachts alleine schlafen und dein Bett ist so leer. Alles nur Gewohnheit, glaub mir, beende es. Egal wann ihr euch trefft, es gibt doch eh nur Stress. Ist einmal ein Riss drin, kannst du nicht mehr flicken. Du lässt dich eh noch wegen dem Sex nur noch blicken. Ich hörte Stimmen nachts, weil du mich verlassen hast. Einfach fortgingst, du meintest, das ist einfach ein Spaß. Das war eine schwere Zeit, viele Tränen sind geflossen. Hab mich zurückgezogen, in mein Zimmer eingeschlossen. Den ganzen Tag allein, mit dem Leben abgeschlossen. Hätte ich eine Knarre, hätte ich mich selbst abgeschossen. Ich sitz im Raum und trinke blind nur Alkohol. Starr ins Leere, zum dritten Mal schon eingeholt. Selbst mein Arzt sagt, eigentlich hab ich Alkverbot. Ich geh nur raus zum Alkohol, denn der Alk ist tot. Vor meinen Freunden fange ich ständig an von dir zu erzählen. Mit Geschichten von uns beiden ihre Ohren zu quälen. Wie schön die Zeit war, was wir erlebt haben. Du hast gesagt, du wirst mich immer in dein Herzen tragen. Ach so ein Schwachsinn, ich muss dich loslassen. Und ich weiß nicht, soll ich dich lieben oder hassen. Die Beziehung ist tot, doch die Hoffnungen leben. Gefühle sind weg, doch man will es nicht zugeben. Probiert es immer wieder, es macht keinen Sinn mehr. Nachts alleine schlafen und dein Bett ist so leer. Alles nur Gewohnheit, glaub mir, beende es. Egal wann ihr euch trefft, es gibt doch eh nur Stress. Ist einmal ein Riss drin, kannst du ihn nicht mehr flicken. Du lässt dich eh noch wegen dem Sex nur noch blicken. Die Beziehung ist tot, doch die Hoffnungen leben. Gefühle sind weg, doch man will es nicht zugeben. Probiert es immer wieder, es macht keinen Sinn mehr. Nachts alleine schlafen und dein Bett ist so leer. Alles nur Gewohnheit, glaub mir, beende es. Egal wann ihr euch trefft, es gibt doch eh nur Stress. Ist einmal ein Riss drin, kannst du ihn nicht mehr flicken. Du lässt dich eh noch wegen dem Sex nur noch blicken.